Und es erging das Wort Jahwes an mich also, wenn einer sein Weib entlässt und sie von ihm fortgeht und einen anderen heiratet, kann er dann wohl wieder zu ihr zurückkehren? Würde dadurch ein solches Land nicht entweiht werden? Du aber hast mit vielen Buhlen gehurt und solltest doch zu mir zurückkehren dürfen? Ist der Spruch Jahwes. Blicke doch hinauf zu den kahlen Höhen und sieh zu, wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen sitzend lauertest du auf sie wie ein Araber in der Wüste und entweihtest das Land durch deine Buhlerei und deine Bosheit. Und wurden auch die Regenschauer vorenthalten und fiel kein Spätregen, du zeigtest doch die Stirn eines hurerischen Weibes, du wolltest dich nicht schämen. Freilich, nunmehr rufst du mir zu, mein Vater. Der Vertraute meiner Jugend bist du. Wird er denn immer da grollen oder auf ewig nachtragen? Ja, so sprichst du, tust aber das Böse und gewinnst es über dich. Und Jahwe sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia also, hast du gesehen, was die Abtrünnige, Israel, getan hat? Sie ging hin auf jeglichen hohen Berg und unter jeglichen grünen Baum und hurte daselbst. Zwar dachte ich, nachdem sie alle diese Gräuel verübt hat, wird sie zu mir zurückkehren, aber sie kehrte nicht zurück. Das sah die Treulose, ihre Schwester Juda, und obwohl sie sah, dass ich eben deshalb, weil die Abtrünnige, Israel, Ehebruch getrieben, sie entlassen und ihr den Scheidebrief gegeben hatte, scheute die Treulose, ihre Schwester Juda, sich dennoch nicht, ging vielmehr hin und hurte gleichfalls. Und durch ihre leichtfertige Hurerei entweihte sie das Land und trieb Ehebruch mit dem Stein und mit dem Holz. Aber trotz alledem ist die Treulose, ihre Schwester Juda, nicht von ganzem Herzen, sondern nur heuchlerischerweise zu mir zurückgekehrt. Ist der Spruch Jahwes. Da sprach Jahwe zu mir, die Abtrünnige, Israel, steht unschuldig da im Vergleiche mit der Treulosen, Juda. Gehe hin und rufe diese Worte nach Norden hin und sprich, kehre wieder, du Abtrünnige, Israel, ist der Spruch Jahwes, nicht werde ich länger auf euch zürnen. Denn huldreich bin ich, ist der Spruch Jahwes, ich grolle nicht ewig. Nur erkenne deine Verschuldung, dass du von Jahwe, deinem Gott, abgefallen bist, dass du Kreuz und Querwege eingeschlagen hast, um dich den Fremden hinzugeben unter jeglichem grünen Baume, mir aber habt ihr nicht gehorcht, ist der Spruch Jahwes. Kehrt wieder, ihr abtrünnigen Söhne, ist der Spruch Jahwes, denn ich, ja ich bin euer Herr. Und ich will euch je einen aus einer Stadt und je zwei aus einem Geschlechte nehmen und euch nach Zion bringen und will euch Hirten nach meinem Sinne geben, dass sie euch weiden mit Einsicht und Klugheit. Wenn ihr euch dann mehrt und fruchtbar seid im Land in jenen Tagen, ist der Spruch Jahwes, dann wird man nicht mehr sagen, die Lade mit dem Gesetze Jahwes. Und sie wird niemandem mehr in den Sinn kommen, noch wird man ihrer gedenken, noch sie vermissen, noch wird man je wieder eine anfertigen, vielmehr wird man zu jener Zeit Jerusalem Thron Jahwes nennen, und es werden sich dahin alle Heiden versammeln, um des Namens Jahwes willen, und werden fernerhin nicht mehr starrsinnig ihrem eigenen bösen Sinne folgen. In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Hause Israel zusammengehen und sie werden miteinander aus dem Nordland in das Land kommen, das ich euren Vätern zum Besitztum verliehen habe. Ich zwar hatte gedacht, wie will ich dich ausstatten unter meinen Kindern und dir ein liebliches Land, den allerherrlichsten Erbbesitz unter allen Völkern, verleihen. Und weiter dachte ich, mein Vater. Würdet ihr mich nennen und nicht davon lassen, mir nachzufolgen? Aber wie ein Weib ihrem Buhlen untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, ihr vom Hause Israel, ist der Spruch Jahwes. Horch! Auf den kahlen Höhen wird es laut, flehentliches Weinen der Kinder Israel, weil sie auf krummen Pfaden gewandelt waren, Jahwes, ihres Gottes vergessen hatten. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Söhne, ich will eure Abfallsünden heilen. Da sind wir, wir. Kommen zu dir, denn du bist Jahwe, unser Gott. Fürwahr, trügerisch ist von Hügeln her Lärm, von Bergen her. Fürwahr bei Jahwe, unserem Gott, allein ist Heil für Israel. Verzehrt hat die Schande den Erwerb unserer Väter von unserer Jugend an, ihre Schafe und ihre Rinder, ihre Söhne und ihre Töchter. Hinlegen wollen wir uns in unsere Schande und zudecken soll uns unsere Schmach, denn an Jahwe, unserem Gotte, haben wir gesündigt, wir und unsere Väter, von unserer Jugend an bis auf den heutigen Tag, und haben nicht auf die Mahnung Jahwes, unseres Gottes, gehört.